Der Hohepriester aber sprach, ist dem so? Er aber sprach, ihr Männer, Brüder und Väter, höret. Der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, da er in Mesopotamia war, ehe er sich in Haran niederließ, und sprach zu ihm, ziehe weg aus deinem Lande und von deiner Verwandtschaft, und komm her in das Land, das ich dir zeigen will. Da zog er weg aus dem Chaldeerland und ließ sich nieder in Haran. Und von da versetzte er ihn nach seines Vaters Tod in dieses Land, welches ihr jetzt bewohnet. Und er gab ihm keinen Erbbesitz darin, auch nicht einen Fußbreit, aber er verhieß es zum Besitz zu geben ihm und seinem Samen nach ihm, zur Zeit, da er noch kein Kind hatte. Gott sprach aber also, dein Same soll Beisasse sein in einem fremden Land, und sie werden ihn knechten und misshandeln 400 Jahre. Und das Volk, dem sie dienen werden, will ich richten, sprach Gott, und nach diesem werden sie ausziehen und mir dienen an diesem Orte. Und er gab ihm den Bund der Beschneidung, und solcher Gestalt zeugte er den Isaak und beschnitt ihn am achten Tage, und Isaak den Jakob, und Jakob die 12 Patriarchen. Und die Patriarchen waren eifersüchtig gegen Josef und verkauften ihn nach Ägypten, und Gott war mit ihm. Und er errettete ihn aus allen seinen Drangsalen, und gab ihm Gnade und Weisheit vor Pharao, dem König von Ägypten, und er bestellte ihn als Regenten über Ägypten und über sein ganzes Haus. Es kam aber eine Hungersnot über ganz Ägypten und Kanaan, und eine große Bedrängnis, und unsere Väter trieben keine Früchte auf. Da aber Jakob hörte, dass es in Ägypten Getreide gebe, schickte er unsere Väter zum ersten Male ab, und beim zweiten Mal gab sich Josef seinen Brüdern zu erkennen, und es wurde dem Pharao seine Abstammung bekannt. Josef aber schickte aus und ließ seinen Vater Jakob kommen und seine ganze Verwandtschaft, 75 Seelen stark. Jakob aber zog hinunter nach Ägypten und starb, er selbst und unsere Väter, und sie wurden nach Sichem gebracht und bestattet in dem Grab, welches Abraham um eine Summe Silber gekauft hatte, von den Söhnen Emor in Sichem. Wie aber die Zeit der Verheißung herbeikam, die Gott dem Abraham angekündigt hatte, da mehrte sich das Volk und breitete sich aus in Ägypten, bis dass ein anderer König über Ägypten aufkam, welcher von Josef nichts wusste. Dieser überlistete unser Geschlecht und zwang die Väter, ihre Kinder auszusetzen, dass sie nicht am Leben blieben. In dieser Zeit ward Moses geboren, der gefiel Gott. Er wurde 3 Monate lang im Hause seines Vaters aufgezogen. Da er aber ausgesetzt wurde, nahm ihn die Tochter Pharaos weg und zog ihn sich zum Sohne auf. Und Moses ward ausgebildet in aller Weisheit der Ägypter, er war aber gewaltig in Wort und Sett. Wie er aber 40 Jahre voll hatte, kam es ihm in Sinn, nach seinen Brüdern, den Söhnen Israels, zu sehen. Und da er einen misshandeln sah, griff er zur Wehre und rächte den Unterdrückten, indem er den Ägypter erschlug. Er meinte aber, die Brüder sollen verstehen, dass Gott durch seine Hand ihnen Rettung verleihe, sie aber verstanden es nicht. Und am folgenden Tag erschien er bei ihnen, da sie stritten, und wollte sie versöhnen zum Frieden, indem er sagte, Männer, ihr seid Brüder, was schädiget ihr einander? Der aber seinen Nächsten schädigte, stieß ihn zurück und sagte, wer hat dich zum Herrscher und Richter über uns gesetzt? Willst du mich etwa töten, so wie du gestern den Ägypter getötet hast? Moses aber floh aus diesem Anlass und wurde Beisasse im Lande Midian, wo selbst er 2 Söhne zeugte. Und nach Verlauf von 40 Jahren erschien ihm in der Wüste des Berges Sinai ein Engel in der Flamme eines brennenden Dornstrauchs. Moses aber, da er es sahe, wunderte sich über das Gesicht, da er aber hinzutrat, es zu betrachten, da kam eine Stimme des Herrn, ich bin der Gott deiner Väter, der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs. Moses aber erbebte und wagte nicht es zu betrachten. Der Herr aber sprach zu ihm, lege die Schuhe unter deinen Füßen ab, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Gesehen habe ich die Misshandlung meines Volkes in Ägypten und habe sein Seufzen gehört und bin herabgekommen, sie zu befreien, so komm, ich will dich nach Ägypten senden. Diesen Moses, den sie verleugnet hatten, da sie sagten, wer hat dich zum Herrscher und Richter bestellt? Diesen hat Gott als Herrscher und Erlöser abgesandt mit Hilfe des Engels, der ihm im Dornstrauch erschienen war. Dieser hat sie herausgeführt, indem er Wunder und Zeichen setzt im Land Ägypten und im Roten Meer und in der Wüste 40 Jahre. Dies ist der Moses, der den Söhnen Israels gesagt hat, einen Propheten wird euch Gott erwecken aus euren Brüdern, wie mich. Dieser ist es, der da war unter der Gemeinde in der Wüste, mit dem Engel, der mit ihm sprach am Berge Sinai, und unseren Vätern, der da empfing lebendige Sprüche zur Mitteilung an uns, dem unsere Väter nicht wollten untertan sein, sondern stießen ihn zurück und wendeten sich im Herzen zurück nach Ägypten, da sie zu Aaron sagten, mache uns Götter, die vor uns herziehen sollen, denn dieser Moses, der uns aus Ägypten geführt, wir wissen nicht, was mit ihm geworden. Und sie machten sich einen Stier in jenen Tagen und brachten dem Götzenbild Opfer und ergötzten sich an den Werken ihrer Hände. Gott aber wandte sich und gab sie dahin, dem Heere des Himmels zu dienen, wie geschrieben steht im Prophetenbuch, habt ihr denn mir Schlachttiere und Opfer gebracht 40 Jahre in der Wüste, Haus Israel? Ja, das Zelt des Moloch trugt ihr und den Stern des Gottes Romphan, die Bilder, die ihr gemacht, sie anzubeten, und ich werde euch versetzen über Babylon hinaus. Das Zelt des Zeugnisses war bei unseren Vätern in der Wüste, so wie es verordnet hatte zu machen, der mit Moses sprach, nach dem Bilde, das er gesehen hatte, das haben auch unsere Väter überkommen und hineingebracht mit Josua in das Gebiet der Heiden, die Gott vertrieb vor unseren Vätern her, bis auf die Tage Davids, der da Gnade fand vor Gott und bat, eine Stätte zu bekommen für das Haus Jakob. Salomo aber hat ihm ein Haus gebaut. Aber der Höchste wohnt nicht im Werk von Händen, wie der Prophet sagt, der Himmel ist mein Thron, die Erde aber meiner Füße Schemel, was für ein Haus wollt ihr mir bauen, spricht der Herr, oder wo ist der Ort, da ich ruhen soll? Hat nicht meine Hand dieses alles gemacht? Ihr Halsstarrige, unbeschnitten an Herz und Ohr, ihr widerstrebet allezeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter so auch ihr. Wo wäre ein Prophet, den eure Väter nicht verfolgt hätten? Ja, getötet haben sie die, welche vorausverkündeten vom Kommen des Gerechten, dessen Verräter und Mörder ihr jetzt geworden seid, die ihr das annahmet auf Anweisung von Engeln hin und habt es nicht gehalten. Da sie aber dieses hörten, ergrimmten sie in ihren Herzen und knirschten mit den Zähnen gegen ihn. Er aber voll Heiligen Geistes blickte in den Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zur Rechten Gottes und sprach, siehe, ich schaue die Himmel offen und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Sie aber schrien laut und hielten sich die Ohren zu und stürmten wie ein Mann auf ihn ein. Und sie trieben ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu Füßen eines jungen Mannes mit Namen Saul. Und sie steinigten den Stephanus, indes er flehte und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Er brach aber in die Knie und rief laut, Herr, wäge ihnen diese Sünde nicht zu. Und als er dies gesprochen, entschlief er.